Geldpolitik. Die Aufgaben von Geldpolitik lassen sich stark vereinfacht wie folgt gliedern. Erstens, Sicherung des Geldumlaufs. Zu jeder Zeit muss das gesetzliche Zahlungsmittel in hinreichender Menge zur Verfügung stehen, um alle Transaktionsbedürfnisse zu sichern. Zweitens, Sicherung der Kreditbasis durch zur Verfügung stellen von Zentralbankgeld. Die Geschäftsbanken müssen in der Lage sein, zu jeder Zeit gegen Hingabe von Sicherheiten jene Menge an Kredit bei der Notenbank zu bekommen, der notwendig ist, um die Wirtschaft in ausreichendem Maße mit Zentralbankgeld zu versorgen und dieser ein ausreichendes Kreditangebot zur Verfügung stellen zu können. Drittens. Dabei muss das Kreditangebot jedoch so knapp bleiben, dass die Stabilität der Währung nicht gefährdet wird. Darunter versteht man heute allgemein eine leicht positive Inflationsrate von 1-2%. Bei einer Inflationsrate in etwa dieser Höhe werden einerseits noch keine Entscheidungen verzerrt, Flucht in die Sachwerte. Andererseits wird ein fallendes Preisniveau, Deflation, mit ausreichender Sicherheit vermieden. Dessen Risiko liegt in der Begünstigung eines Attentismus beim Investieren und Konsumieren, weil Abwarten geplante Aktivitäten quasi automatisch billiger macht. Viertens, das Zinsniveau muss eine angemessene Höhe haben. Es soll rentable Aktivitäten nicht unterdrücken. Andererseits aber soll es die grundsätzliche Knappheit von Kapital angemessen reflektieren. Gesamtwirtschaftlich gesehen, jenseits des Geldschleiers, wird Investieren nämlich immer finanziert durch Sparen, also durch Verzicht auf andernfalls möglichen Konsum. Die Knappheit des Kapitals kommt zum Ausdruck in einem grundsätzlich positiven Realzins. Und die Effizienz des gesamtwirtschaftlichen Kapitaleinsatzes wird grundsätzlich dadurch gesichert, dass Kapital in die Verwendungen mit der höchsten Verzinsung fließt. Entscheidend ist dabei der Realzins, also der nominale Zinssatz abzüglich Inflationsrate. Fünftens. Eine übermäßige Kreditexpansion, gar noch in Verbindung mit niedrigen Zinsen, muss vermieden werden. Sie kann zu Kreditblasen und Vermögenspreisblasen führen, die dann, wenn sie platzen, besonders tiefe, schwere und lang andauernde Wirtschaftseinbrüche bis hin zu finanziellen Zusammenbrüchen von Bankensystemen und Staatsbankrotten bewirken. So war die Weltwirtschaftskrise von 1929 entstanden und auch der Weltfinanzkrise von 2007 bis 2009 lag eine Kredit- und Vermögenspreisblase zugrunde. Die der Weltfinanzkrise zugrunde liegenden Fehlentwicklungen konnten auch deshalb so eintreten, weil sich die makroökonomischen Rahmenbedingungen für Geldpolitik in den letzten 30 Jahren so stark geändert haben. Das Inflationsproblem wurde aus den geschilderten Gründen kontinuierlich weniger drängend. Gleichzeitig schien sich der Zusammenhang von Inflation einerseits und Geldmengenwachstum bzw. Kreditwachstum mehr und mehr aufzulösen und entzog so der monetaristischen Lehre scheinbar den Boden. Das Wachstum der Geldmenge verlor als geldpolitisches Zwischenziel mehr und mehr an Bedeutung bzw. wurde ganz aufgegeben. Das dominierende geldpolitische Zwischenziel Inflationsrate schien aber keine Gefährdungen anzuzeigen. Damit gab es auch scheinbar keinen Grund, gegen niedrige Zinsen Bedenken zu haben oder aus geldpolitischen Gründen gegen eine übermäßige Kreditexpansion vorzugehen. Im Gegenteil, niedrige Zinsen und ständiges Kreditwachstum schienen ein inflationsarmes und beschäftigungsfreundliches Dauerwachstum der Wirtschaft ohne Risiken und Nebenwirkungen zu ermöglichen. Das war die Great Moderation. Zunehmend verloren Makroökonomen und Wachstumstheoretiker den Sachverhalt aus dem Auge, dass der finanzielle Sektor zur Instabilität neigt und aus Preisblasen mit Überschuldung sich ergebende Finanzkrisen historisch gesehen der Kern und Ausgangspunkt fast jeder großen Wirtschaftskrise waren.